laber mich nicht voll, ich bin gerade beschäftigt. Fremdgehen abgesagt, denn sie ist zu hässlich. Ein Monat ohne Pille und du Penner wirst Vater. Was dich wundert, weil du ein Monat nicht da warst. Scheiße gelaufen, pack deine Sachen, lass sie abtreiben. Du verlässt sie mit der Aussage, sie soll bei ihm bleiben. Trauer ihr nicht nach, das ist sie nicht wert. Du triffst die wahre Liebe, sie hat dafür gar kein Herz. Manchmal ist das so, dicker Mann, so spielt das Leben. Und morgen wird sie mit dem nächsten Typen ins Bett gehen. Denk darüber nicht nach, leb dein Leben. Die Träne, die du lässt, die wird dir keiner wiedergeben. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, lass sie gehen, Digga. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, scheiß auf sie. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, lass sie gehen, Digga. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, scheiß auf sie. Doch du kommst nicht darauf klar, du willst sie wiedersehen. Diese Schlampe hat dich betrogen, sag auf Wiedersehen. Doch deine Gefühle für sie sind immer noch die gleichen wie früher. Und jetzt liebst du sie noch mehr, früher warst du mal klüger. Nach einem Treffen mit dir sagt sie, das war nicht so gewollt. Und so ein Ausrutscher kommt wirklich nie wieder vor. Du vertraust dir noch einmal, willst ein Neuanfang. Neue Wohnung, neuer Ort, Mann, es fühlt sich gut an. Heute Abend kommst du etwas früher von der Arbeit. Und du siehst sie wie ein Typ, sie richtig hart durchknallt. Verdammte Scheiße, warum hat sie das gemacht? Sie liebt dich über alles, Mann, das hat sie doch gesagt. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, lass sie gehen, Digga. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, scheiß auf sie. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, lass sie gehen, Digga. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga, scheiß auf sie. Lass etwas Zeit vergehen und du kommst drüber hinweg. Scheiße, Alter, früher war sie perfekt. Jetzt mal ehrlich, du hast was Besseres verdient. Obwohl sie perfekt für dich schien. Ach egal, Digga, denk jetzt einfach nicht drüber nach. Wir gehen zusammen in die Kneipe und besaufen die Nacht. Und suchen uns vielleicht irgendwelche kranken Bitches. Das lenkt dich ab, Mann, verstehst mich? Aber die Trauer in deinen Augen, Mann, das seh ich. Sie war deine Traumfrau, ja, ich versteh dich. Aber was willst du von der? Sie geht dir immer nur fremd. Du hast immer hart um sie gekämpft. Nicht 90%. Sie ist 90% behindert. 90%. Sie ist 90% behindert. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga. Lass sie gehen, Digga. Sie ist 90% behindert. Lass sie gehen, Digga.